Oscar Wilde im Wilden Westen von Walter Satterthwaite. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Teil 1. Als er in der Dunkelheit an den kleinen, trippelnden Gestalten der Chinesen vorbeipirschte, stieg ihm der Gestank alter Fische und menschlicher Exkremente in die Nase. Aber er labte sich an diesen Gerüchen, saugte sie fast genussvoll in sich hinein. Sie bewiesen ihm, dass seine Sinne heute wieder einmal übermenschlich empfindlich waren. In einer Nacht wie dieser war er vollkommen eins mit sich und der Welt. Er brauchte nichts, ihm fehlte nichts. Wollen ja. Es gab etwas, das er wollte. Eine köstliche Kleinigkeit. Und die würde er bald haben. Oh ja. Er spürte, wie ihm aus Vorfreude ein Schauer den Rücken hinunterlief und sich wie eine Katze in seinem Schoß zusammenrollte. Das Gebiet, das er gesucht und schließlich auch gefunden hatte, war am Rande von Chinatown, in der Nähe der Docks. Hier waren die Matrosenkneipen und hier waren auch die Huren. Jetzt, da er seine Jagdgründe erreicht hatte, schien seine Kleidung enger am Körper zu sitzen. Es war, als hätte die übermenschliche Kraft, die ihn erfüllte, seinen Körper anschwellen lassen. Er zitterte, bebte fast vor Freude und keiner würde sein Geheimnis hier erraten. Willst du was Süßes? Ich kann es dir geben. Aus einem nur ein paar Schritte entfernten Hauseingang taumelte das erste Ding auf ihn zu. Na, Süßer, was ist mit uns? Aber es war zu groß, zu klotzig, zu fleischig. Nimm es. Und viel zu jung. Es war seiner Aufmerksamkeit noch nicht würdig. Nimm es. Er schüttelte abrupt den Kopf und ging weiter. Es wurde kühler. Die Nacht ging langsam in die Dämmerung über. Er zog seinen Mantel fester um die Schultern. Suchst eine Muschi, Schätzchen? Was. An der nächsten Ecke wartete das nächste Flittchen. Vielleicht 35, vielleicht 45 Jahre alt, stank es nach billigem Whisky und noch billigerem Parfum. Ja. Der Blick war wirr, der Mund schlaff, die Haare flammend rot und struppig. Ja, ja. Die plötzlich wachsende Schwere unter seinem Bauch zeigte ihm, dass es dieses sein würde. Er lächelte das Wesen an, sagte ihm, was er wollte. Du willst durch den Hintereingang? Gut, klar. Machen wir es in der Gasse da hinten. Das Wesen hakte sich ein und führte ihn in eine enge, dunkle Gasse. Mit gespreizten Beinen und hängendem Kopf gegen die Wand gestützt, bot es sich ihm dar. Jetzt. Die lange, eingeschlossene Kraft erschütterte die Grenzen seines physischen Daseins. Jetzt. Mach mir es, Schätzchen. Er bekam kaum noch Luft. Er fasste in die Manteltasche und fand das Heft seines Messers. Jetzt. Seine linke griff dem Wesen ins Haar, seine rechte an die Kehle. Ja. Und während er das tat, verschmolz das versprengte Leuchten zu einer einzigen lodernden Flamme. Dann kam das Messer, die Erlösung. Er umklammerte die Leiche, legte sie vorsichtig auf den Rücken, zog ihr respektvoll das Kleid zurück. Murmelnd und flüsternd machte er sich an die Arbeit. Aus Marshall Grigsbys Archiven. 15. Februar 1882. Lieber Bob, hier sind alle wohlauf und die Kinder lassen liebe Grüße ausrichten. Gestern Abend bin ich bei einer Lesung von Oscar Wilde gewesen, dem berühmten englischen Dichter und Ästheten. Er war zum ersten Mal in San Francisco. Wie ein zu groß geratener Junge sieht er aus. Das Haar reicht ihm bis fast auf die Schultern. Und wie er spricht, so vornehm. Im März kommt er nach Denver, dann hast auch du Gelegenheit, ihn zu sehen. Gestern gab es hier einen grässlichen Mord. Unten bei den Docks wurde eine arme Frau umgebracht. Und es heißt, der Mörder muss eine Art Wahnsinniger sein. Nachdem er sie getötet hat, hat er sie mit einem Messer furchtbar verstümmelt. Wer würde so etwas tun? Ich hoffe, dir geht es gut. Ich weiß, dass du im Herzen ein anständiger Mann bist, wenn du nüchtern bist. Hättest du damals etwas weniger getrunken, dann wären wir vielleicht noch zusammen. Bitte gib auf dich Acht. Alles Liebe, Clara. Oscar Fingerlow Flaherty Wills Wilde betrat mit königlichem Augenaufschlag den Saloon und hielt einen Moment inne, um die Reaktion der Menge abzuwarten. Was seine Kleidung betraf, hatte er sich an diesem Abend zurückgehalten. Kein Umhang, keine Kniehosen. Er trug gelbe Lackschuhe, eine breite Seidenkrawatte im gleichen Farbton, eine Hose aus hellgrünem Stoff, an seinem linken Jackenaufschlag eine rote Rose. Ausgerechnet jetzt war in Denver keine einzige Lilie aufzutreiben. Ein plötzlicher Aufschwung an Hinrichtungen und Schießereien, wenn auch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Oscar, wie entzückend Sie heute Abend aussehen. Meinen Sie, dieses Gelb würde auch mir stehen? Ich wage zu behaupten, Madame, dass Sie in jedem Fall attraktiv aussehen, egal was Sie anziehen. Oder ausziehen. O'Connor, der Zeitungsmann, war betrunken, wie jeden Tag, seit er vor 3 Wochen in San Francisco zur Tournee gestoßen war. Allerdings war seine Bemerkung treffend. Die Comtesse war unleugbar eine schöne Frau. Ihr tiefes Dekolleté hätte in England zu ihrer sofortigen Verhaftung geführt. Bitte, Herr Wilde, Sie setzen sich zu uns. Mit dem größten Vergnügen. Von Hesse hatte sich mit kerzengeradem Rücken erhoben. Irgendwie gelang es, seinem dunkelgrauen Anzug immer an eine Uniform zu erinnern. Sie sind in der Stadt unterwegs? Ganz alleine? Im Verlauf des Abends werde ich dem Besitzer des hiesigen Opernhauses meine Aufwartung machen. Ein Knabe namens Tabor. Er besitzt die ergiebigsten Silberminen Colorados. Ist er verheiratet? Alle erfolgreichen Männer sind verheiratet, Comtesse. Als Strafe für ihre Vermessenheit verurteilt die Gesellschaft sie zur Ehe. Seine Frau hockt oben in Leadville, während er hier in Denver mit Baby Doe die glückliche Familie spielt. Und was bitte sehr ist ein Baby Doe? Elizabeth Doe. Eine echte Schönheit. Einfach umwerfend. Tabor lässt sie nicht aus den Augen. Ein alter Narr mag er sein. Blöd ist er nicht. Aber, Herr O'Connor, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Gehört zu meinem Job, General. Ich war nie General, Herr O'Connor. Besteht die Arbeit eines Reporters nicht darin, die Wahrheit zu ermitteln und nur diese wiederzugeben? Wahrheit ist eine ziemlich schlüpfrige Angelegenheit. Sie verschreiben sich also einer Art Relativismus. Ich hingegen glaube an die Existenz einer objektiven Wahrheit. Was meinen Sie, Herr Wilde? Ich denke, dass die Wahrheit ungeheuer überschätzt wird. Lügen sind unendlich viel unterhaltsamer. Ich besorge uns noch etwas zu trinken, wenn es genehm ist. An der Bar hatte sich eine Lücke gebildet, in der ein einzelner schwarzhaariger Mann stand und gedankenverloren in sein Whiskyglas starrte. Barkeep, hätten Sie wohl Tee? Tee? Das ist ein Salonkumpel. Na dann, Whisky. Eine Flasche. Als Oscar sich zum Gehen wandte, stieß er versehentlich gegen die Schulter seines Nebenmannes. Der Mann drehte sich zu ihm um. Seine Augen waren so schwarz wie die entferntesten Regionen des Nachthimmels und mindestens ebenso leer und kalt. Urplötzlich wusste Oscar, dass er dem Tod so nahe war wie nie zuvor. Sie sind der Dichter. Ja, der Dichter. Wilde, Oscar Wilde. Oscar streckte ihm die Hand hin. Die Finger des Mannes waren lang und dünn, wie die eines Klavierspielers oder Chirurgen. Aber es schien kein Fleisch dran zu sein. Sie waren kalt, ein Knochengewirr. John Holliday. Hab Sie in San Francisco gesehen. Ah, haben Sie. San Francisco, so. Wie wär's mit einem Drink? Verbindlichen. Worauf trinken wir? Darauf, dass wir im Bett sterben. Darauf, dass wir im Bett sterben. Vorzüglich. Eselspisse. Ah. Ja. Ich bin allerdings der Auffassung, dass für vieles Platz auf dieser Welt ist. Selbst für Eselspisse. Lange hier? 2 Tage. Und Sie? Weiß nicht. Ah. Nun ja, vielleicht treffen wir uns ja wieder. Ich hasse es, mich so davon zu machen, aber ein paar Freunde warten auf mich. Sie wissen ja, wie Freunde so sind. Nein. Nun, es hat mir großes Vergnügen bereitet, so mit Ihnen zu plaudern. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Oscar holte tief Luft. Auf dem Weg zurück zum Tisch stellte er fest, dass sein Hemd schweißnass war. Oscar, wer ist denn der Gentleman an der Bar, mit dem Sie sich unterhalten haben? Ein Bursche namens Holiday. Jesus. Nein, sein Vorname ist John. Harry Wilde, das ist Doc Holiday. Ein Arzt? Eine medizinische Ausbildung hat er nicht erwähnt. Er war Zahnarzt, aber jetzt ist er Spieler und Bandit. Einer der schlimmsten. Er ist ein Killer, Wilde. Ich fand ihn ausgesprochen charmant. Er sieht recht eindrucksvoll aus. Ist er verheiratet? dieses Thema ist zwischen uns nicht zur Sprache gekommen, Madame. Worüber haben Sie denn gesprochen? Über Poesie. Poesie? Aus Marshall Grigsbys Archiven. 25. Februar 1882. Lieber Bob, vorgestern hatten wir in El Paso einen Mord, eine von unseren Nutten. Susie Morris, der Rutschow mit den dicken Titten. Der Mörder hat sie mit einem Messer aufgeschnitten und ihre Eingeweide rausgeholt und alles auf den Boden geschmissen. Naja, nicht alles. Der Doc meinte, dass er ihre Geschlechtsorgane mitgenommen hat. Hast du je sowas gehört? Mir wird immer noch kurz übel, wenn ich nur dran denke. Und wir haben nicht den blassesten Schimmer, wer das war. Übrigens ist dein Freund Doc Holliday diese Woche in der Stadt. Und dann hatten wir noch einen anderen berühmten Besucher, diesen englischen Dichtertypen, Oscar Wilde. Hat einen Vortrag über Kunst gehalten. Für mich sieht er aus wie eine Schwuchtel, auch wenn er ein Riese ist. Mindestens 1,90. Aber Schwuchteln gibt's wahrscheinlich in allen möglichen Größen. Amerikanische Männer bleiben, bis sie 60 sind, Halbwüchsige, um sich dann endgültig in Säuglinge zu verwandeln. Oscar war schlechter Laune. Jack Vale, der Tourneemanager, hatte auf dem Besuch bei dem reichen Mr. Tabor bestanden. Sie erledigen das mit der Kunst und überlassen mir das Geschäft. Und nun musste sich Oscar das unaufhörliche Grinsen dieses Herrn ansehen. Seit seine Gäste eingetroffen waren, hatte der kleine, zur Fettleibigkeit neigende Mr. Tabor nicht aufgehört, die Zähne zu fletschen. Jeden Moment würde er einen Kieferkrampf bekommen. Was meinen Sie? Warum lassen uns Frauen immer warten? Aus Rache. Rache? Für die Unerbittlichkeit, mit der wir darauf bestehen, dass sie schön sein müssen. Oh, hab's kapiert. Wollen Sie einen Drink? Brandy, Whisky? Der Brandy ist echt. Direkt aus Paris, Frankreich. Dann selbstverständlich den Brandy. Und Sie, Whale? Mir das Gleiche. Sagen Sie, stimmt das, Oscar? Sie reisen mit einer Comtesse? Ja. Comtesse Mathilde de la Mole aus Plaisir. Das ist recht nah bei Paris, Frankreich. Soll klasse aussehen, hat man mir gesagt. Eine äußerst attraktive Frau. Sie reist mit ihrer eigenen Eskorte, einem Colonel von Hesse. Baby. Tabor sprang auf. Sein Grinsen wurde augenblicklich noch breiter, was physiologisch eigentlich unmöglich war. Was höre ich da über die Comtesse? Die Frau, die in einem rot-goldenen Abendkleid lächelnd in der Tür stand, war schlicht und ergreifend die schönste und sinnlichste Frau, die Oscar je gesehen hatte. Meine Herren, erlauben Sie mir, Ihnen Elizabeth Doe vorzustellen, meine Verlobte. Der lange Nofretete-Hals, die tizianrot glitzernden Locken, der bemerkenswert üppig rote Mund, die festen, vollen Brüste. Oscar blieb die Spucke, wenn nicht gar die Sprache weg. Und das zum zweiten Mal an diesem Abend. Ich habe Ihren Gedichtband gelesen, Mr. Wilde. Haben Sie das? Ich glaube, Sie sind ein sehr lasterhafter Mann. Das wollen wir doch hoffen, Madam. Sie müssen uns etwas über Ihre Comtesse erzählen. Ist sie eine schöne Frau? Ich dachte schon. Das war allerdings, bevor ich Ihre Bekanntschaft gemacht habe, Madam. Auch noch ein Schmeichler. Sie sind ein lasterhafter Mann. Das mag sein. Aber wäre es nicht ein viel größeres Laster, würde ich der Schönheit den Respekt verwehren? Für mich ist Grausamkeit das einzige wirkliche Laster. Und was ist mit der Sünde? Die einzig echte Sünde ist die Langeweile. Oh, eine gefährliche Lebensphilosophie. Ich fürchte, Sie werden uns alle ins Verderben reißen. Nichts würde mich mit größerer Freude erfüllen. Sagen Sie, Mr. Whale, macht Ihr Dichter immer so ein Theater? Das ist ein großer Spaßvogel, Ma'am. Oh je, die Zeit verfliegt. Tut mir wirklich leid, Leute, aber ich muss Oscar wieder ins Hotel zurückbringen. Immer mit der Ruhe. Sorry, mein Junge. Morgen Vormittag haben wir die Matinee und am Abend den Vortrag. Ihr wisst ja, wie das ist, Leute. Schon klar. Ihr Künstlertypen braucht eure Erholung. Vielleicht möchte Mr. Wilde morgen mit uns frühstücken. Baby, ich muss morgen ganz früh los. Aber Sie können doch kommen, Oscar. Baby freut sich morgens über Gesellschaft. Aus Marshall Grigsbys Archiven. 3. März 1882. Sehr geehrter Marshall Grigsby, vor 2 Tagen wurde bei uns in Atchison eine junge Frau ermordet und zerstückelt. Susan Mulloway, die Frau des Ladenbesitzers. Das Ehepaar hatte am Abend den Vortrag eines englischen Dichters besucht. Als sie zu Hause feststellten, dass ihnen der Whisky ausgegangen war, erklärte sich Mrs. Mulloway bereit, noch einmal in ihren Laden in der Main Street zu gehen. Auf dem Weg dorthin ist sie das letzte Mal lebend gesehen worden. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie überprüfen könnten, ob der Bruder des Opfers, Mr. Benjamin Whelan, der in Denver lebt, sich dort auch zur Tatzeit aufgehalten hat. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass er sich hier in Kansas befand, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie ihn einsperren würden. Ihr ergebener Diener, Lawrence Draper, Sheriff von Atchison. Warum der hastige Ausbruch? Ich dachte, wir sollten diesen Tabor für uns einnehmen. Mein Gott, Oscar! Ihr beiden seid aufeinander losgegangen wie ein paar Nerze. Den Kerl direkt vor der Nase. 5 Minuten später hättet ihr gerammelt. Gerammelt? Oscar, Sie müssen diese Frühstücksverabredung vergessen. Seien Sie nicht albern. Ich habe schon zugesagt. Tabor wird's nicht lächelnd hinnehmen, wenn Sie seine Tussi nageln. Nageln? Er kann Ihnen Ärger machen, Oscar. Viel Ärger. Der Mann ist knapp 1 Meter groß. Was will er machen? Mir gegen's Schienbein treten? Was meinen Sie, würde es in einer Stadt wie dieser kosten, Sie mit Blei vollpumpen zu lassen? In dieser Beziehung mangelt es mir an Fantasie. Ungefähr 35 Cent. Das ist doch lächerlich. Ich werde bloß mit ihr frühstücken. Sonst nichts. Das wird sich ja herausstellen. Oscar, kommen Sie herein. Danke. Ich habe dem Personal freigegeben. Aha. Sind Sie sehr hungrig? Nicht sehr, nein. Warum? Tabor kommt erst am Nachmittag zurück. Ich verstehe. Wir frühstücken später. Hinterher. Aha. Oscar verstand nicht so recht. Er erinnerte sich an diesem herrlichen Morgen auch nur vage, wer Tabor war. Und dann kam die Frau näher. Ihre Augen blitzten ihn an. Die roten Lippen öffneten sich langsam. Vielleicht eine Sekunde sausten Gedanken von Schmach und Schande und 35 Cent durch sein Hirn. Dann berührten ihre Lippen die seinen, weich und feucht. Und die schlüpfrige Zunge klopfte neckisch gegen seine Zähne. Oscar, Sie sind ein wahrer Teufel. Sie müssen es mir sagen. Wer ist sie? Was bitte meinen Sie? La Femme. Nur eine Frau kann eine so bemerkenswerte Veränderung herbeiführen. Ihr Vortrag heute Abend war besonders brillant. Sie haben das Publikum verzaubert. Liebe Comtesse, ich wünschte, Sie hätten recht, aber ich versichere Ihnen, dass keine Frau im Spiel ist. Ich verstehe. Sie ist verheiratet. Dann kein Wort mehr darüber. Ich rate Ihnen nur, streiten Sie alles ab, wenn der Ruling von Ehemann Sie zur Rede stellt. Selbst wenn er Sie en flagrant ertappt, streiten Sie alles ab. Perfekt. Die Nacht war perfekt. Wo ist die Hure? Nur noch ein paar vereinzelte, nichtswürdige Gestalten stolperten an den schäbigen Hütten und Baracken vorbei. Wo ist die Hure? Bald, bald. Er mäßigte die Stimme aus seinem Innersten. Das war neu und überraschend, dass das Wesen, mit dem er seinen Einflussbereich über die Urkräfte teilte, jetzt direkt zu ihm sprach. Trotzdem war es ihm das erste Mal so unvermeidlich vorgekommen wie das Geräusch seines eigenen Atems. In letzter Zeit schienen diese dunklen Augenblicke, in denen sogar die Zeit verlosch und Finsternis seinen Geist umhüllte, länger zu werden und häufiger aufzutreten. Dieses? Ja, dieses war perfekt. Mit absurd bemaltem und gepudertem Gesicht beugte es sich zu ihm aus dem Fenster. Eine kleine Petroleumlampe warf einen zitternden gelben Schein auf das hellrote Haar des Wesens. Nur $4. 10 für die ganze Nacht. Er blickte die Straße auf und ab. Wagte er es? Bisher war es ihm nie erlaubt gewesen, das Ritual zu verlängern. Es auf eine Ebene der Perfektion, der künstlerischen Vollendung zu heben, von der er immer geträumt hatte. Das ruhige, bedächtige Öffnen des Fleisches, das ruhige, bedächtige Kratzen des Messers auf rosafarbenen Knochen. Die Aussicht war atemberaubend. Aber wagte er es? Ja, nimm es! Er trat an die Tür und klopfte. Als Marshall Grigsby an jenem Morgen erwachte, wünschte er wie üblich, er wäre tot. Egal wie viel er am Abend vorher getrunken hatte, egal wie früh oder spät er ins Bett ging, seit Clara ihn verlassen hatte, wachte er immer bei Tagesanbruch auf. Seine Lippen waren trocken und rissig, seine Lungen waren schleimverklebt. Grigsby, du bist ein erbärmlicher Hundesohn. Besser. Der Whisky füllte den Hohlraum in seinem Inneren mit etwas Wärme. Ja, komm schon. Morgen, Marshall. Morgen, Tom. Sie wollten doch wissen, wenn was mit einer Nutte los ist. Was ist passiert? Molly Woods von der Barackenvorstadt. Die ist schrecklich zerstückelt worden, heißt es. Ist Greaves schon dort? Nein, wenn Sie schnell machen, können Sie noch vor ihm da sein. Danke, hast was gut bei mir. Herrgott, Marshall, woher wussten Sie denn das? Vorahnung. Mach, dass du zurückkommst, Tom. Grigsby brauchte eine Viertelstunde mit seinem Rotschimmel bis zur Barackenvorstadt. Die Straßen hatten sich über Nacht in kleine Sümpfe aus schwarzem Schlamm verwandelt. Vor Molly Woods Haus hatte sich eine kleine Gruppe von Menschen versammelt. Drei Polizisten standen schweigend nebeneinander und warteten immer noch auf den Polizeichef. Was wollen Sie hier, Grigsby? Das ist Sache der Stadt, keine Bundesangelegenheit. Nein. Grigsby kümmerte sich nicht darum, betrat das Haus. Er war nicht vorbereitet auf das, was ihn dort erwartete. Alles ist voll von Fleischfetzen. Sie kleben an den Wänden, sind auf der Matratze gestapelt. 4 oder 5 hängen vom Rand des Spiegels herunter. Wie zum Trocknen aufgehängtes Fleisch. Der Mann, der das getan hatte, war verrückt. Mehr als verrückt. Er war auf eine Art böse, die Grigsby nie vorher begegnet war. Wild. Alles deutet auf Wild. In 3 Städten, in denen der Dichter Vorträge gehalten hatte, waren Luder ermordet worden. Eigentlich müsste er seine Informationen an Greaves weiterleiten. Aber allein der Gedanke, dem korrupten Polizeichef eine Mordermittlung zu übergeben, bereitete Grigsby Übelkeit. Noch größere Übelkeit. Nein, ich werde die Sache selbst angehen. Und zwar sofort. Wild? Im Allgemeinen schon, aber momentan könnte ich das beim besten Willen nicht beschwören. Grigsby, Federal Marshal, ich habe ein paar Fragen. Wäre es vielleicht möglich, Sie aufzuschreiben und den Zettel hier zu lassen? Ich habe heute Morgen wirklich scheußliche Kopfschmerzen. Noch so eine Nacht mit Elizabeth Doe würde Oscar nicht überleben. Um 2:30 hatte er sich aus seinem Hotel gestohlen, um sie heimlich zu treffen. Wieder war ihre geschickte Zunge eine Offenbarung für ihn gewesen. Er hatte wahre Wunder an Unverzagtheit und Durchhaltevermögen vollbracht. Doch jetzt schmerzten ihn Körperteile, die das noch nie getan hatten. Sie sagen mir, was ich wissen will, oder wir gehen zum Bundeskittchen und ich krieg meine Antworten da. Nun gut, dann darf ich Sie wohl hereinbitten. Oscar hatte keine Ahnung, wovon der Cowboy mit dem lächerlich großen Hut sprach. Aber Bundeskittchen klang nicht sehr einladend. Was hast du mit dem Messer gemacht? Wie bitte? Das Messer. Was hast du damit gemacht? Hat jemand ein Messer verloren? Der Mann war offensichtlich betrunken. Oscar griff in die Tasche, um sein Zigarettenetui herauszuholen. Da zielte Grigsbys Revolver nur einen halben Meter entfernt direkt an seine Stirn. Du ziehst das jetzt ganz langsam und vorsichtig aus der Tasche. Aber bitte, gern. Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten, Mr. Grigsby? Marshall Grigsby, wenn's recht ist. Selbstverständlich. Ist das Ihr Vorname? Marshall ist mein Beruf, Bundespolizist. Ah. Marshall Grigsby, bevor Sie mich jetzt mit Blei vollpumpen, ist das richtig, mit Blei vollpumpen, sollten Sie mir zumindest einen Hinweis geben, wie ich dazu komme. Ich weiß von der Frau. Natürlich. Tabor hatte diesen Flegel von Bundespolizisten geschickt. Wahrscheinlich sollte er den ehebrecherischen Dichter in Angst und Schrecken versetzen. Oder wie Vale prophezeit hatte, umlegen. Oscars einzige Chance lag darin, den Rat der Comtesse zu befolgen und alles abzustreiten. Und um welche Frau handelt es sich? Molly Woods. Molly Woods? Über die anderen weiß ich auch Bescheid. Die anderen? Besteht eine, wenn auch noch so kleine Chance, Sie davon zu überzeugen, dass ich keine Ahnung habe, worüber Sie sprechen. Außerdem verspreche ich Ihnen, dass Sie sich auch ohne Ihre Pistole in meiner ungeteilten Aufmerksamkeit sicher sein dürfen. Sie haben Mumm. Muss man Ihnen lassen. Es freut mich, dass Sie das so sehen. Ist das nicht viel besser so? Nun nehmen Sie doch Platz und erzählen Sie von diesen Frauen. Ich würde Ihnen Tee anbieten, aber leider musste ich feststellen, dass es hier im Hotel keinen gibt. Wann sind Sie heute Morgen ins Hotel zurückgekommen? Ziemlich spät, wenn ich ehrlich bin. Gegen 6, glaube ich. Und wo sind Sie gewesen? Ich bin durch die Stadt gestreift. Ich schlendere gern in den frühen Morgenstunden herum. Wo genau? Hier und da. Die Straßen auf und ab. Haben Sie mit jemand gesprochen? Nein, mit absolut niemand. Allerdings dachte ich, Sie wollten mir mitteilen, worum es sich handelt. Nuda wurde umgebracht. Ich kann mich nicht entsinnen, dass mir dieser Herr vorgestellt worden wäre. Kein er, ein Luder, eine Prostituierte. Und sie wurde umgebracht, sagen Sie? Sie wurde ausgenommen. Der Killer hat sie wie eine Rindfleischhälfte zerlegt. Schlimmer, er hat ihr das Fleisch von den Knochen geschabt, hat es in Streifen geschnitten und wie Dorffleisch im ganzen Zimmer aufgehängt. Er hat ihr Gesicht abgezogen, die Nase, den Mund... Moment, halt. Warum erzählen Sie mir das? Sie denken... Allmächtiger. Sie denken, ich war das? Und es gab noch andere, haben Sie gesagt? In San Francisco, in El Paso und in Atchison. Alle wurden an Tagen umgebracht, an denen Sie in der Stadt einen Vortrag gehalten haben. Aber das ist ausgeschlossen. Das kann nicht sein. Ein schrecklicher Zufall. Alle wurden auf die gleiche Art getötet. Alles Luder. Jemand verfolgt die Tournee. Ein Verrückter. Und warum? Woher soll ich das wissen? Der Dreckskerl ist verrückt. Aber dass er ihrer Tour hinterherfährt, glaube ich nicht. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Nein, nicht die einzige. Mr. Grigsby, Marshall Grigsby, würden Sie mich nur ein klein wenig kennen, dann wüssten Sie, dass das, was Sie mir vorwerfen, absolut unmöglich ist. Es ist allgemein bekannt, dass ich Fliegen in Teetassen fange und zum nächsten Fenster bringe, damit Sie Ihr kleines Fliegenleben glücklich zu Ende bringen können. Sie bleiben also bei der Geschichte, dass Sie letzte Nacht spazieren gegangen sind? Ja, natürlich. Warum haben Sie den Portier nach der Kreuzung Lincoln und Washington gefragt? Ach, ja. Eine Marotte von mir. Ein Spleen. Wenn ich in eine neue Stadt komme, schaue ich mir mit Vorliebe die Straßen an, die nach amerikanischen Präsidenten benannt wurden. Glauben Sie wirklich, ich kaufe Ihnen das ab? Wenn Sie mit abkaufen Glauben meinen, dann ja, natürlich. Sie haben Begleiter auf der Tournee? Ja, das stimmt. Wen? Marshall Grigsby, ich kann Ihnen versichern, dass keiner von Ihnen für dieses grässliche Ereignis verantwortlich sein kann. Wäre besser, wenn Sie mir die Namen sagen. Aber ganz ehrlich, ich kenne die Leute. Die Namen? Jack Vale, mein Manager. Ist er schon seit San Francisco dabei? Von Anfang an, seit New York. Und mehr als alles andere ist das ein Beweis seiner Unschuld, nicht wahr? Ich meine, schließlich wurde keiner dieser fürchterlichen Morde vor San Francisco begangen. Muss ich nachprüfen. Sie meinen, es könnte noch mehr davon gegeben haben? Möglich. Wo wohnt dieser Vale? Wo er wohnt? Hier im Hotel. Wir wohnen alle hier im Hotel. Wer noch? Wolfgang von Hesse. Ein pensionierter preußischer Offizier. Ihm wäre es absolut unmöglich, so etwas zu tun. Wie lange ist er schon bei der Tournee? Seit San Francisco. Warum fährt er mit Ihnen? Er fungiert als Begleiter für Comtesse de la Mole. Für wen? Comtesse Mathilde de la Mole aus Frankreich. Warum ist sie dabei? Sie kennt einige Leute, zu denen ich in London in freundschaftlicher Verbindung stehe. Wer noch? O'Connor. David O'Connor, ein Reporter der New York Sun. Ist seit New York bei Ihnen? San Francisco. Er berichtet für seine Zeitung von der Tournee. Noch jemand? Ist nur mein Diener Henry. Ein lieber, netter Mann. Marshall, selbst wenn ich mich wiederholen sollte, ich bin sicher, dass keiner von Ihnen für diese Taten verantwortlich sein kann. Ich reise nun schon seit Wochen mit Ihnen durchs Land. Ich kenne Sie. Ich habe mit Ihnen gegessen. Auch Verrückte müssen essen. Wie ich das sehe, muss das Arschloch einer von Ihren Leuten sein. Und ich sage Ihnen das eine. Ich werde an Ihnen hängen wie eine Klette im Fell von einem Kojoten. Wenn Sie... irgendeiner von Ihnen was trinken, schlucke ich. Wenn Sie furzen, rieche ich das. Wenn es einer von Ihnen war, kriege ich das raus. Soweit klar? Ja, sicher, aber... Gut. Als ich Grigsby in der Hotelbar eine Flasche Whisky geben ließ, zitterte er immer noch ein wenig. Er hatte seit Jahren auf niemanden mehr gezielt. Konnte Wilde es getan haben? 4 Frauen morden und zerstückeln? Für eine Schwuchtel hatte er eine Menge Mumm. Aber als er von Molly Woods gehört hatte, schien er überrascht. Überrascht? Teufel nochmal, er hat sich fast in die Hose geschissen. Aber vielleicht war das Schauspielerei gewesen. Schwuchteln konnten gut schauspielern und hassten Frauen. Das wusste jeder. Nein, Sir. Ich habe nichts von Prostituierten gehört, wo umgebracht wurden. Wo warst du gestern Abend, Henry? Bei Mr. Oscar. Im Opernhaus. Bis wann? Bis nach dem Vortrag. So um 10. Und dann? Bin ich ins Hotel zurück. Hat dich jemand gesehen? Der Portier? Weiß nicht. Vielleicht. Was meinst du? Ist Mr. Oscar vielleicht ein bisschen komisch? Wie komisch? Du weißt schon, was ich meine. Nein, Sir. Ich nehme an, als normaler Bursche sehnst du dich von Zeit zu Zeit nach einer Frau. Nein, Sir. Hab keine Zeit für Frauen. Klar. Aber ich will wissen, ob Mr. Oscar das ab und zu macht. Sich eine Frau suchen. Würde ich nichts von wissen. Aber du siehst ihn doch jeden Tag. Morgens und abends beim Vortrag. Danach nicht. Ist dir je etwas Seltsames an Mr. Oscars Kleidung aufgefallen? Blutflecken oder sowas? Oder dass sie mal feucht war und er sie selbst gewaschen hat? Nein, Sir. Henry war nicht gerade der klügste Farbige, den Grigsby je getroffen hatte, obwohl er lesen konnte. Rot und Schwarz hieß das Buch, das neben seinem Bett lag. Wahrscheinlich ein Geschichtsbuch über Indianer und Neger. Grigsby versprach ihm ein paar extra Dollar, wenn er die Augen aufhalten würde, und nahm sich den nächsten Kandidaten vor. Wo also waren Sie gestern Nacht, Mr. Whale? Ich? Meinen Sie mich? Außer mir sind Sie der Einzige im Zimmer. Hey, Marshall, Sie glauben doch nicht, dass einer von uns diese Lude abgemurkst hat. Hätten Sie eine bessere Idee? Klar. Irgend so ein Arschloch läuft da draußen rum und versucht, die Tournee zu sabotieren. Wenn O'Connor das in die Zeitung bringt, sind wir erledigt. Nicht mein Problem. Also, wo warten Sie? Hier. Ich war hier. Hören Sie, Marshall. Die ganze Nacht? Herrje, um 9 bin ich zum Opernhaus rüber und habe die Einnahmen geprüft. So gegen 9:45 war ich zurück. Hat Sie jemand gesehen? Ich habe noch was getrunken und ein paar Worte mit dem Barmann gewechselt. Um 11 bin ich auf mein Zimmer. Erzählen Sie was über die anderen, die auf der Tournee mitfahren. Also wirklich, Marshall, Sie sind auf dem Holzweg. Von denen kommt keiner in Frage. Was ist O'Connor für ein Typ? Er ist Reporter. Er trinkt. Das ist alles. Ist er mal nachts verschwunden? Woher soll ich das wissen? Hören Sie, müssen Sie mit O'Connor darüber sprechen? Was ist mit dem Deutschen von Hesse? Wenn's in der Zeitung steht, weiß Ihr Kerl, dass Sie ihm auf der Spur sind. Taucht ab und Sie finden ihn nie. Der Schweinehund, den ich suche, erfährt aus erster Hand, dass ich hinter ihm her bin. Genau, schon klar. Aber wenn die Tournee abgebrochen wird, fährt jeder für sich allein weiter. Sie meinen, ich soll ihn noch eine Frau umbringen lassen? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, Sie suchen und wühlen weiter nach ihm und ich helfe Ihnen dabei. Aber wichtig ist, dass die Zeitungen nicht alles breit treten. Und wie halte ich O'Connor davon ab? Soll ich ihn vielleicht erschießen? Sie schlagen ihm ein Geschäft vor. Sie sagen ihm, er bekommt die Exklusivrechte. Aber erst hinterher. Er wird begeistert sein. Hinterher schreibt es also trotzdem? Natürlich. Aber dann haben Sie den Kerl. Und die Frauen, die zu den Vorträgen kommen, müssen keine Angst mehr haben. Also, was meinen Sie? Sind wir im Geschäft? Glaub schon. Wenn Sie kooperieren. Wenn Jack Whale sagt, er macht was, dann läuft die Sache. Wie wär's, wenn Sie mir jetzt was über diesen von Hesse erzählen? Sehen Sie, das gefällt mir, diese unglaubliche Beharrlichkeit. Keine Chance. Hesse ist nicht nur ein Offizier, er ist ein Gentleman. Lies die ganze Zeit diese religiösen Bücher, die er dabei hat. Was ist mit dieser Comtesse? Hey, Sie glauben doch nicht, dass eine Frau das getan haben könnte. Sie reist mit Ihnen. Vielleicht hat sie was gesehen. Könnte sein, aber wenn Sie mit ihr reden, tun Sie mir einen Gefallen und bringen Sie es ihr schonend bei. Die ist eine richtige Aristokratin. Die ist sowas nicht gewohnt. Von Hesse begleitet sie? Ja klar, aber nicht wie Sie denken. Er ist eine Art Eskorte, sonst nix. Wirklich, sie ist eine echte Dame. Wie dieser Ostküstenbewohner versuchte, seine Comtesse zu beschützen, gefiel Grigsby. Das war aber auch das Einzige. Dass er sich mit ihm auf einen Deal eingelassen hatte, diente nur dem einen Zweck, den Polizeichef aus der Sache rauszuhalten. Einen Fall, der in der Zeitung groß rauskam, würde der sich sofort unter den Nagel reißen. Was soll ich tun? Sie sollen vergessen, dass Sie Reporter sind. Bis ich diesen Hundesohn erwischt habe. Hinterher kriegen Sie die Geschichte. Exklusiv. Wenn Sie den Kerl erwischen. Ich habe den Eindruck, Sie haben die Verfassung der Vereinigten Staaten nicht gelesen. Freie Presse heißt es da. Wenn Sie jetzt über die Morde schreiben, wird Wiles Tournee abgebrochen. Und der Hundesohn haut ab. Dann haben weder Sie noch die Öffentlichkeit eine Geschichte. Aber vorher verkaufe ich die Story noch haufenweise. Blutige Fährte durch den wilden Westen. Wie finden Sie das? Na gut. Sie können auch in der Zelle vom Bundesgefängnis hocken. Sind Sie verrückt? Sie wollen mich einsperren? Mit welcher Begründung? Mordverdacht. Und was haben Sie für Beweise? Sie sind seit San Francisco bei der Tournee. Genau wie Weil und von Hesse. Außerdem beweist das gar nichts. Was ist los mit Ihnen, Marshall? Ein paar billige Nutten werden zerhackt, ein paar Schlampen weniger, na und? Wen kümmert das? Darf ich daraus schließen, dass Sie Luder nicht ausstehen können? Was ich von Nutten halte, geht Sie in feuchten Dreck an. Sie wollen mich einsperren. Dann versuchen Sie es doch. Ich bin Reporter, verdammt nochmal. Wenn mein Herausgeber das erfährt, liegt das Telegramm noch vor dem Frühstück beim Präsidenten der Vereinigten Staaten. Naja, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Das mit der Zelle würde wohl nicht hinhauen. Was wollen Sie mit dem Revolver? Hör zu, du dummes Stück Scheiße. Ich erwisch diesen Hundesohn. Ich nagel seinen Schwanz an die Wand. Wenn du mir in die Quere kommst, halte ich mich an dich. Nach allem, was ich weiß, bist du der Hundesohn. Dir eine Kugel durch den Kopf zu jagen, wäre eine gute Möglichkeit, das rauszukriegen. Wenn du also ein Wort über die ermordeten Luder schreibst, dann fährst du ganz unten im Gepäckabteil zur New York Sun zurück. Ging das jetzt zu schnell? Hast du mich verstanden? Klar, Marshall, Wort für Wort. Eine halbe Stunde später nippte Grigsby in der Hotelbar an seinem Whisky und ging O'Connors Geschichte durch. Von 8 bis 12 im Mad Dog Casino gepokert, um 1 ins Hotel zurück. Ist nicht nochmal weggegangen. Das meiste davon war leicht zu überprüfen. Das Problem war nur, das Hotel hatte einen Hinterausgang. Und der Nachtportier, der den Ausgang über einen Spiegel im Auge behalten konnte, hatte den größten Teil seiner Schicht verschlafen. Genau genommen hätte sich jeder an der Rezeption vorbeischleichen und das Hotel noch einmal verlassen können. Ermordet? Wer wurde ermordet? Damen der Nacht, Ma'am. Frauen, die moralisch, naja, nicht besser waren als unbedingt nötig, wenn Sie verstehen, was ich meine. Poole? Prostituierte? Ja, Ma'am. In allen Städten, in denen Oscar Vorträge gehalten hat? Nun, ich weiß nicht genau, ob in allen Städten. Das muss ich noch prüfen. Aber sie wurden alle auf die gleiche Weise umgebracht. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass es immer derselbe Kerl gewesen sein muss. Das heißt... Dass möglicherweise eine der Personen, die die Tournee begleiten, ein Mörder ist. Aber das ist ja abscheulich. Ja, Ma'am. Ich habe mir also gedacht, weil Sie ja die ganze Zeit bei der Tour dabei waren, vielleicht haben Sie ja was gesehen oder... Oder was gehört? Aber nein, nichts. Sind Sie bestimmt sicher, dass das kein Irrtum ist? Also, ich denke schon. Hören Sie, Comtesse, machen Sie sich keine Sorgen. Ich kriege diesen Burschen. Ich nagel ihn fest. Ja, ja, bestimmt. Aber ich frage mich, ob es nicht besser für mich ist, die Tournee zu verlassen. Ja, das liegt ganz bei Ihnen, Ma'am. Bisher sieht's so aus, als wenn der Kerl es nur auf Prostituierte abgesehen hat und, Hören Sie, Comtesse, wenn ich Ihnen was erzähle, so ganz im Vertrauen, können Sie es für sich behalten? Aber ja, natürlich. Aber bitte nicht, Comtesse, ja? Ich heiße Mathilde. Ja, Ma'am. Nun, die Sache ist die, alle diese Frauen waren rothaarig. Rothaarig? Alle 4. Und sehen Sie, so viele Rothaarige laufen hier normalerweise nicht herum. Ich denke mir also, der Bursche hat ein besonderes Interesse daran. Und Sie meinen, deshalb habe ich nichts zu befürchten? Ja, Ma'am, Sie sind ja nicht rothaarig. Und außerdem, ich habe allen gesagt, dass ich der Tour hier auf Schritt und Tritt folge. Was ich sagen will ist, ich bin ja auch noch da. Wenn Sie also das Gefühl haben, dass Sie Hilfe brauchen, müssen Sie mir bloß Bescheid sagen. Danke sehr. Es ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mich beruhigen. Ist mir eine Freude, Ma'am. Und ich denke, jetzt lasse ich Sie lieber allein. Sie haben Schmerzen? Ein wenig Rheuma, sonst nichts. Eins noch, ist mir gerade eingefallen. Ja? Der Reporter O'Connor. Haben Sie je einen seiner Artikel über die Tournee gelesen? Aber nein. Wie sollen wir hier draußen an eine New Yorker Zeitung kommen? Ah, Herr Wilde. Machen Sie einen Morgenspaziergang? Nun ja, nicht direkt, Herr von Hesse. In angemessenes, schlichtes Schwarz gekleidet, stiefelte Oscar mit nachdenklich verzogenem Mund den hölzernen Fußweg an der Main Street entlang. Nach dem Besuch von Marshall Grigsby hatte er es in seinem Hotelzimmer nicht mehr ausgehalten. Welch ein vorzügliches Glück, Sie zu treffen. Wie würden Sie das Wort Abgeschiedenheit ins Englische übersetzen? Wie bitte? Ich habe entdeckt, dass Meister Eckhart die Abgeschiedenheit in seiner Werteskala der Tugenden noch höher einstuft als die Liebe. Offenbar haben Sie noch nichts von den Morden gehört. Was? Morde? Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen. Das ist ja schrecklich. Ja. Aber am unangenehmsten an der ganzen Sache scheint mir zu sein, dass dieser Grigsby felsenfest davon überzeugt ist, einer von uns wäre dafür verantwortlich. Naja, natürlich. Das könnte sein. Ich bitte Sie. Das hieße nicht nur, einer von uns wäre wahnsinnig, sondern dieser Wahnsinnige hätte seinen Wahnsinn so gut getarnt, dass ihn keiner von uns erkannt hat. Vielleicht hat er ihn so gut getarnt, dass er ihn selbst nicht erkennt. Und was soll das bedeuten? Darf ich Ihnen eine Geschichte aus meinem Leben erzählen? Selbstverständlich. Vor vielen Jahren, als ich beim Militär war, kam mir zu Ohren, dass in der Gegend Gräber entweiht worden waren, Frauengräber. Die Särge waren ausgegraben und aufgebrochen worden und der Zustand der Körper deutete darauf hin, dass sie geschändet worden waren. Guter Gott. Ja, es war schrecklich. Der Bürgermeister der kleinen Stadt bat mich um Hilfe. Ich versprach, wenn wieder eine Frau starb, heimlich ein Kommando für die Bewachung des Friedhofs abzustellen. Warum heimlich? Mir war klar geworden, dass einer meiner Leute dafür verantwortlich sein könnte. Wir waren seit 10 Monaten in der Nähe der Stadt stationiert und die Überfälle hatten erst danach angefangen. Ein paar Wochen später starb ein junges Mädchen. In den ersten beiden Nächten passierte nichts. In der dritten Nacht regnete es so heftig, dass man nicht mehr die Hand vor Augen sehen konnte. Die Männer, die das Grab bewachten, suchten unter einer großen Eiche Schutz. Kurz nach Mitternacht hörten sie einen furchtbaren Schrei, wie der Schrei eines Dämons. Die Männer fanden das Grab offen. Und auf dem toten Körper des Mädchens lag besinnungslos der Mann, der all diese grausigen Überfälle begangen hatte. Offensichtlich war er im Augenblick seines Triumphs in Ohnmacht gefallen. Und? War es einer Ihrer Soldaten? Ja, ein junger Unteroffizier. Sehr tapfer, sehr gewissenhaft. Wie hat er sich verteidigt? Genau das ist der Punkt. Als er wieder bei Bewusstsein war, konnte er sich überhaupt nicht daran erinnern, dass er das Mädchen angegriffen hatte oder eine der anderen Frauen. Das behauptete er zumindest. Nein, Herr Wild, dieser Unteroffizier war der Anführer des Kommandos. Wenn er bei Bewusstsein gewesen wäre, hätte er gewusst, dass der Friedhof bewacht wurde. Dann hätte er nie versucht, eine solche Handlung zu begehen. Es war, als hätte sich sein Gehirn irgendwie gespalten und ein Teil ein eigenes, verstecktes Leben entwickelt. Und dieses abgetrennte Halbwesen war es, das die Schändung begangen hat. Und Sie meinen, dieses Wesen war sich ebenso wenig über die Existenz des Unteroffiziers im Klaren. Ansonsten hätte es den Überfall ja wohl auch nicht gewagt in dieser Nacht. Ja, möglicherweise. Aber vielleicht wollte dieses Wesen ja auch entdeckt werden. Vielleicht wollte es bestraft werden. Aber warum? Weil es insgeheim wusste, dass seine Handlungen falsch waren. Warum hat es dann nicht einfach von selbst aufgehört? Weil es nicht konnte. Vielleicht waren diese Überfälle ja eine Art Zwang. Das menschliche Gehirn ist ein großes Mysterium. In 100 Jahren werden wir vielleicht besser wissen, wie es funktioniert. Aber das eine glaube ich. Ich glaube, im Grunde sind wir alle gut. Wir sind alle kleine Mosaiksteinchen der Unendlichkeit. Und daher stehen wir alle in irgendeiner Verbindung zueinander. Und ich glaube, wir wissen, dass wir anderen keine Gewalt antun können, ohne uns selbst Gewalt anzutun. Und aus dieser Überzeugung heraus glaube ich, dass der Unteroffizier eine Schuld verspürt hat. Wollen Sie damit sagen, Sie tolerieren den Gedanken, einer von uns könnte so verrückt sein, Prostituierte umzubringen? Tolerieren? Nein. Aber haben Sie eine überzeugendere Erklärung als die von Herrn Grigsby? Grigsby wird sich davon nicht abbringen lassen. Er wird allen Leuten auf die Zehen treten und die Tournee durcheinander bringen. Es ist seine Aufgabe, den Schuldigen zu finden. Ich habe den Verdacht, dass er schon zufrieden wäre, wenn er die Tat irgendjemandem anhängen könnte. Mir zum Beispiel. Glauben Sie, er ist Ihnen gegenüber voreingenommen? Ich kann nicht behaupten, dass wir besonders gut miteinander auskamen. Friedrich der Große schreibt in seinen militärischen Schriften, man versagt einem Feind einen Flügel und verstärkt den anderen, der zum Angriff bestimmt ist. Und was wollen Sie damit sagen? Ich meine, Sie sollten vielleicht selbst versuchen herauszufinden, wer der Mörder ist. Himmel, Bob, ich bin schon so lange Arzt. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Hm. Fehlten Körperteile? Woher weißt du das? Molly Woods war nicht das erste Luder, das dieser Hundesohn zerstückelt hat. Marshall Grigsby saß mit Doc Boynton in seinem Büro. Nachdem er diesen Colonel von Hesse im Hotel nicht angetroffen hatte, war Grigsby hierher gekommen, um Telegramme an die Bürgermeister aller Städte zu schicken, in denen Wilde seine Vorträge gehalten hatte. Er musste in Erfahrung bringen, ob vielleicht noch in anderen Städten Luder umgebracht worden waren. Sah wirklich so aus, als hätte er gewusst, was er tut. Er hat hier die Gebärmutter rausgeschnitten und mitgenommen. Und das war saubere Arbeit. Willst du sagen, dass er Arzt ist? Nein, ein Arzt hätte wahrscheinlich ein Skalpell genommen. Der Kerl hat ein Messer mit 15 bis 20 Zentimeter langer, schmaler Klinge benutzt. Sehr scharf. Was meinst du? Warum nimmt er die Teile mit? Als Andenken? Andenken? Das ist verdammt pervers. Waren die anderen auch alle Prostituierte? Eine war die Frau eines Ladeninhabers. Hat sich vielleicht auf dem Strich was dazu verdient. Aber alle hatten rote Haare. Was meinst du? Vielleicht hat er sich bei einem rothaarigen Luder einen Tripper geholt. Ich denke, da steckt mehr dahinter. Er hat sich benommen wie ein Kind, das ein brandneues Spielzeug ausprobiert. Ich sehe es fast vor mir, wie er in diesem Zimmer mit den Fleischstreifen herumtanzt. Herumtanzt? Alles war voll mit blutigen Fußspuren. An den Abdrücken sah man, dass er auf den Zehen herumgehüpft ist, als hätte er einen irren Tanz aufgeführt. Moment mal. Er hatte die Schuhe ausgezogen? Ja, ich nehme an, dass er die ganze Zeit nackt war. Ist dann auch viel einfacher, das Blut abzuwaschen. War was Besonderes mit den Füßen? Fehlten Zehen? Nein, zwei ganz normale Füße. Groß, klein? Durchschnitt. Das hilft dir nicht weiter. Vielleicht doch. Aber ich sehe ihn richtig vor mir, wie er lachend und kichernd herumhüpft und dabei mit den Stücken von Molly spielt. Der ist echt wurmstichig im Hirn, Bob. Oskar, mein Junge, wo haben Sie gesteckt? Ich habe überall nach Ihnen gesucht. Passen Sie auf, dieser Trampe von Marshall, er hat mit Ihnen gesprochen, stimmt's? Ja, ja, eine sehr schillernde Persönlichkeit. Sie müssen sich keine Sorgen machen, ich habe alles im Griff. Im Griff? Ich habe gerade mit dem Polizeichef gesprochen, bin ihm gestern beim Vortrag begegnet. Netter Typ, mit dem kann man reden. Jedenfalls habe ich ihn nach dieser Luder-Sache gefragt und nach Grigsby und so. Und wissen Sie, was ich rausgekriegt habe? Ich gehe davon aus, dass das gleich der Fall sein wird. Diese Schlagfertigkeit. Also, der Polizeichef, Graves heißt der Mann, wusste absolut nichts von den anderen Ludern in den anderen Städten. Das war eine Riesenüberraschung für ihn. Und er hat mir erzählt, dieser Grigsby hat als Bundesmarschall hier in der Stadt überhaupt keine Gerichtsbarkeit. Er ist bloß ein alter Säufer, sagt Graves, der seine Nase gerne in die Angelegenheiten anderer Leute steckt. Ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe. Wurden keine anderen Prostituierten umgebracht? Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Was hat es mit uns zu tun? Der Polizeichef weiß, dass wir es nicht waren. Er weiß, dass wir keinen Grund haben, rumzurennen und Luder zu ermorden. Und vor allen Dingen weiß er, dass wir auf der Tournee keine schlechte Publicity brauchen können. Wie schon gesagt, ein Typ, der mit sich reden lässt. Ich bin mit ihm zu einer Übereinkunft gekommen. Eine Übereinkunft? Er verhält sich ruhig in Bezug auf die anderen Luder, sorgt dafür, dass die Zeitungen keinen Wind davon kriegen und hält uns Grigsby vom Leib. Und als Gegenleistung? Stecken wir ihm einen Teil der Einnahmen zu, bis wir Colorado verlassen. Nicht viel, keine Sorge. Mr. Vail, im Vergleich mit Ihnen ist ein Schwein der Gipfel der Ritterlichkeit und Würde. Hey, Oskar, mein Junge. Ist Ihnen der Gedanke gekommen oder ist es zumindest ansatzweise bis in den Morast, den Sie Ihr Hirn nennen, vorgedrungen, dass derjenige, der die Frauen umbringt, bis in alle Ewigkeit weitermachen wird, wenn ihm niemand Einhalt gebietet? Haben Sie je daran gedacht, dass wir, Sie und ich, in gewissem Maße für diese Morde verantwortlich sind, wenn der Mörder einer unserer Begleiter ist? Verantwortlich? Oskar, mein Junge, wir müssen an die Tournee denken. Wenn Sie noch einmal mein Junge sagen, packe ich Sie, trage Sie zum Fenster und werfe Sie hinaus. Grigsby mag eine Witzfigur sein, aber er ist eine entschlossene Witzfigur. Und ich vermute, es braucht mehr als einen Polizeichef, um ihn aufzuhalten. Außerdem habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich werde mich persönlich auf die Suche nach dem Mörder begeben. Sie? Aber das ist doch nicht Ihr Ernst. Oh doch. Ich werde den Mörder durch die konsequente Anwendung poetischer Fantasie entlarven. Oskar, mein Junge. Mr. Vail, ich warne Sie. Oscar Wilde im Wilden Westen, nach dem gleichnamigen Roman von Walter Satterthwaite. Teil 1. Aus dem Amerikanischen von Gunnar Kwiecinski. Erzähler Bodo Primus. Oscar Wilde, Oliver Reinhardt. Marshall Grigsby, Horst Sachtleben. Comtesse, Rita Russek. Weil, Mogens von Gado. Von Hesse, Helmut Stange. O'Connor, Jochen Striebeck. Doc Holliday, Jan Giebauer. Baby Doe, Frauke Pohlmann. Sowie Roland Bayer, Barbara Bojan, Burchard Dabinus, Gernot Duda, Markus Fennert, Michael Habeck, Verina Lercher, Harry Teschner, Ursula van der Wielen, Jens Wawracek und andere. Musiker Benny Giebauer, Rudi Rischavi und Ralf Schmid. Ton und Technik Günter Hess und Daniela Röder. Regieassistenz Holger Buck. Musik Wolfgang Florey. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2000.